das Hörspiel. Willkommen zum Radio Bremen Hörspiel im Nordwestradio. Mein Name ist Holger Rink. Im Mai eine kleine Reihe von aktuellen Hörspielen junger Gegenwartsautoren. Das Gemeinsame: ihre Texte finden spartenübergreifend Verwendung auf dem Theater, zugleich auch als Hörspiel. Oder zunächst als Hörspiel, dann auf der Bühne. Falk Richter gehört zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Nachwuchsautoren. Er wurde 2001 für sein Hörspiel Nothing Hurts mit dem Lautsprecherpreis der Akademie der Künste ausgezeichnet. Ganz aktuell sein Stück Electronic City, das mit großem Erfolg auf renommierten deutschsprachigen Bühnen gespielt wird. Heute nun die Hörspielursendung dieses Textes. Auch in Electronic City zeigt Falk Richter überaus gestresste, in Technik eingebundene, auf Erfolg programmierte Menschen weltweit unterwegs. Electronic City, Hörspiel von Falk Richter, Regie Ulrich Lampe, Musik Hans Platzgummer. Tom betritt das Gebäude, in dem er seit etwa 2 Wochen wohnt. Kennt niemanden. Endlose Flure. 25 Wohneinheiten auf jedem Flur. Die Stadt? Los Angeles. New York, Berlin, Seattle, Tokio, New Mexico. Er weiß es selbst nicht so genau. Er läuft unsicher über den Flur. Und schaut auf den Schlüssel in seiner Hand. Schaut auf die Tapete. Die seltsam schlicht gehalten ist. Nichts fällt hier auf, nichts, an dem er sich orientieren könnte und... Ja, genau. Er weiß es selbst nicht mehr. Europa, Nord- oder Südamerika. Es könnte auch ein Wohnkomplex über dieser Einkaufszone in Brisbane, Queensland sein. In Melbourne oder Sydney. Irgendwo in Hongkong, Taipei oder Singapur. Er hat keine Ahnung in diesem Moment. Deutsche Post, plus 11, 15.30. Telekom, unverändert, 15.22. E.ON, minus 05, 15.30. SMC, plus 1.35, 73.76. Henkel, plus 15, 62.82. Infineon, plus 18, 11.61. Linde, minus 33. 52.30. Lufthansa, minus 14.61. MAN. Er kennt niemanden und er kann sich an nichts erinnern. War ich hier schon einmal? Ist dies die richtige Etage, der richtige Flur? War das links oder rechts neben dem Fahrstuhl? Und vor allem, ist das hier überhaupt das richtige Gebäude? Zu oft den Ort gewechselt. In der letzten Zeit völlig die Orientierung verloren. Wo ist Joy? Wo ist Joy? Bin ich denn wirklich schon seit 2 Wochen hier? Oder ich weiß es nicht. 2 Stunden? Wann bin ich denn hier angekommen? Und vor allem, wie? Mit welcher Maschine? Oder bin ich hierher gelaufen? Nein, das kann nicht sein. Kann ich... Warte. Stille in meinem Gehirn. Ich... Nichts erinnert mich an irgendwas hier. Nichts. Das schlichte Grau, dann dieser Teppich, der Blick aus dem Fenster, das könnte überall sein. Wenn ich doch bloß mein Handy mitgenommen hätte, meinen Palm, meinen Organizer, mein Notebook oder wenigstens einen Kompass. Oder einen Discman. Dann könnte ich jetzt etwas Musik hören, bis hier irgendwann irgendwer vorbeikommen wird. Er hat ein Notizbuch, wo er sich notiert, auf welchem Flur in welcher Stadt er seine Zimmer angemietet hat. Und er braucht diese Unterlagen, verdammt. Scheiße, mein Flieger, wie soll ich das jetzt noch schaffen? Ich brauche doch diese scheiß Dings-Unterlagen für den Weiterflug. Sonst brauche ich da doch gar nicht erst hin und 71724, 71725. Diese verdammte Zahlenkombination, wenn ich nur wüsste, in welcher Stadt ich hier bin, dann... Und wieso dieser plötzliche Powerfailure in meinem Gehirn? Alle Zahlen gelöscht, alles weg? Joy. Wo ist Joy? So hieß die doch, meine Frau, Freundin, so hieß die doch. Welches Genre haben wir hier eigentlich? Haben wir das schon entschieden? Horror, Hektik, Großstadt, Banken, Börse, Geldströme fließen, Testosteron fließt, strömt. Das ganze Gebäude, 2000 Einzimmer-Apartments, alle gehören derselben Kette an. Die Fassaden überall auf der Welt immer gleich. Ich habe immer das Gefühl anzukommen, nie wegzufahren. Ich reise, aber ich bewege mich nicht. Mein Gehirn sagt mir immer wieder, hier warst du schon, auch wenn ich noch nie da war. Mein Gehirn erkennt alles wieder, auch wenn ich weiß, nein, hier war ich noch nicht. Ich kann das gar nicht kennen. Aber die Zimmer sehen immer gleich aus. Die Zimmer sagen Welcome Home. Das steht auch auf der freundlichen, handgeflochtenen Matte vor der Eingangstür. Welcome Home. Und so heißt auch die Firma, die diese Einzimmer-Apartments überall auf der Welt baut. Welcome Home. Das ist aber nicht mein Zuhause. Verdammt nochmal, ich wohne hier zwar, aber das ist nicht mein Zuhause. Aber wo ist das dann? Wo könnte das sein? Achtung, wir rufen den Postschaffner. Das dritte Wort im Telegramm ist die Lösung. Ich wiederhole, wir rufen den Postschaffner. Aber welches Genre haben wir hier eigentlich? Haben wir das schon entschieden? Manager auf Psychopharmaka, irgendwo am anderen Ende der Welt. In Hochhausbetten, Lagerstätten, Halbtagsunterkünften, wo sie sich ablegen, kurzzeitig zusammenbrechen, Ruhe finden, um dann nach wenigen Stunden weiterzufliegen, zu fusionieren, zu investieren, zu spekulieren. Und überall, wo sie ankommen, sieht es gleich aus. Und überall, wo sie ankommen, treffen sie auf dieselben Leute. Und überall, wo sie ankommen, fallen sie erschöpft in Hotelzimmer. Die überall, wo sie ankommen, im absolut gleichen Design gehalten sind, nicht unterscheidbar. Damit sie überall, wo sie ankommen, das Gefühl haben, dass sie sich überhaupt gar nicht bewegt haben. Dass sie überall dort, wo sie ankommen, ihre Heimat haben und nachts, nach getaner Arbeit, immer an denselben Ort zurückkehren. Ich habe das Gefühl, ich sitze immerfort mit meinem Laptop auf dem Schoß in irgendeiner Lobby, einem Wartesaal, einer Business Lounge. Und die Menschen um mich herum kenne ich allesamt sehr gut. Das sind alles meine Freunde, obwohl ich sie noch nie zuvor in meinem Leben gesehen habe. Obwohl ich noch nie ein Wort mit ihnen gewechselt habe. Und dann klingelt mein Handy. Und das Handy des Mannes, der neben mir sitzt. Und dann klingelt das Handy des Mannes, der neben dem Mann sitzt. Der neben mir sitzt. Und dann sagen wir alle gleichzeitig in unser Handy, dass wir gleich ankommen. Dass wir nur noch auf unsere Koffer warten. Dass wir genau 4,5 Minuten Verspätung haben. Weil unsere Maschine genau 4,5 Minuten verspätet angekommen ist. Und wir deshalb 4,5 Minuten verspätet zu dem Meeting kommen werden. Und wir deshalb bitten, dass man das Meeting einfach 4,5 Minuten später anfangen lässt. Geht das? Sorry, ich meine, wäre das machbar? Könnten Sie alle noch bitte 4,5 Minuten warten oder müssen alle gleich schon wieder weiter? Sie sind dann alle schon wieder weg, auf zum nächsten Termin. Hallo, ist da wer? Hallo? Die Verbindung ist gerade irgendwie abgebrochen. Was? Funkloch. Hallo? Fuck. Fuck. Die Business Lounges in den Flughäfen unterscheiden sich nicht mehr voneinander. Und sie haben das Gefühl, sie säßen in großen Warteräumen oder Lesesälen, wo sie noch nett nach getaner Arbeit mit den Kollegen einen Drink zu sich nehmen und den Tag ausklingen lassen können. Aber worauf warten wir eigentlich? Worauf verdammt nochmal warten wir eigentlich? Auf den Anschlussflug? Auf eine Zahl, die durchgegeben wird. Jemand sagt uns, was wir kaufen, verkaufen, halten, abstoßen sollen. Mein Ladegerät. Fuck. Scheiße. Hilfe, wo ist mein Ladegerät? Connecten, zusammenbringen, hinhalten. Flexibilisieren. Re-engineeren. Restructuren. Re-educaten. Reinforcen. Reducen. Remeasuren. Reassuren. Redirecten. Reformieren. Reconfirmen. Downsized, downloaded. Outsourced, outraged. Downed by downers. Upped by uppers. Very, very flexible. 7, 14, 25 oder 7, 14, 26. Er kann sich nicht mehr erinnern. Er kann sich absolut nicht mehr erinnern. Er weiß nicht einmal, wo er in letzter Zeit überall war und was er dort eigentlich gemacht hat. Zahlen verglichen. Börsenbewegungen geschätzt aufgrund von Daten, die... Ja, genau. Und jetzt fällt es ihm wieder ein. Ich muss das verdammte Zimmer finden. Ich brauche diese Unterlagen, diese Daten, diese Zahlen. Sonst bricht er morgen alles zusammen und ich bin schuld. 7, 14, 27, 10. Ich weiß es nicht mehr. Blackout. Ich weiß es nicht mehr. Apfel Zero. Blackout. Ladefehler. Apfel Zero, Ladefehler. Mein Gehirn liest die Befehle nicht mehr. Alles verschwimmt. Alles sieht gleich aus. Hilfe, Hilfe, Hilfe, verdammt nochmal. Alles sieht gleich aus. Hilfe. Hilfe, verdammt nochmal. Ist hier jemand? Großaufnahme. Tom läuft durch das Gebäude. Keine Ahnung, wohin. Keine Orientierung. Kann keine Entscheidung treffen. Taumelt. Erstarrt. Bleibt stehen. Will sich setzen. Aber es gibt keinen Stuhl. Er will sich an die Wand lehnen. Aber er rutscht immer wieder ab. Das Material gibt keinen Halt. Plötzlich ist der Fahrstuhl verschwunden. Jetzt kommt er nicht mehr heraus. Menschen liegen in Hotels, die auch gleichzeitig Kurzzeitkliniken und Feriendomizile sind. Ist das hier ein Hotel oder eine Kurzzeitklinik? Ist das der Flur ein Hochsicherheitstrakt oder bin ich hier auf der Intensivstation? Mache ich hier Urlaub? Hier gibt es doch ein weitläufiges Freizeitangebot, oder? Wo ist denn eigentlich der Fitnessraum? Tom hetzt über das Laufband im Fitnessraum. Neben ihm 20 andere Männer, die genauso aussehen wie er. Schlappe Schultern, Hühnerbrust und Bauchansatz. Der typische Banker eben, aber bemüht. Ja, bemüht doch noch, das Beste aus seinem erschöpften Körper rauszuholen. Verhetzt, verschwitzt, einsam, ungeliebt, ohne Sex. Seit Wochen nur das Pornoprogramm des Hotelsenders. Und das ist auch überall gleich. Manchmal merkt man, dass man in Australien ist, weil es plötzlich vermehrt Asiatinnen im Programm gibt. Tokio erkennt man an den Hardcore-Szenen. Viel Analverkehr, viel Equipment, viele Lesben in Lack. Texas ist immer etwas schlapp. Da muss man sich seine eigenen DVDs mitbringen und im Computer hochladen. Sonst kann man die wenigen Freuden, die einem so eine Geschäftsreise noch schenkt, vollends vergessen. Ist das hier ein Hotel oder ein Pornokino? Oder ist das mein Fitnessclub? Ich checke ein. Electronic City. Gebe meinen Zahlencode ein, den ich nie vergessen darf, sonst bin ich verloren. Ich wohne doch hier schon seit Jahren, oder? Gestern Nacht wurde jemand abtransportiert. 2 Stunden später zog jemand Neues ein, der genauso aussah. Ausgetauscht. Einfach ausgetauscht. Merkt keiner. Ausruhen, zusammenbrechen. Tabletten schlucken, Fernsehen gucken. Ausspannen. Abwarten. Warten. Aber worauf? Worauf? Darauf, dass es am nächsten Morgen weitergeht. Aber wohin? Wohin? Weiß ich nicht. Da steht auf einer Notiz, die mein Palm an mein Handy weiterleitet und die ich als SMS morgens neben dem Bett finde, während im Schrank neben dem Bügelbrett das Wasser für meinen Kaffee kocht, den ich noch schnell vor dem Abflug runterspüle. Menschen erstarren auf Fluren und versuchen, ihre Zahlenkombinationen zu erinnern. Sie schauen in Spiegel und wissen nicht mehr, was sie da sehen. Soll ich das sein, dieser Typ hier in meinem Badezimmerspiegel? Bin ich das? Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so ausgesehen haben soll. Weil ihre Nachbarn sich von ihnen in keinem Detail unterscheiden. Weil sie sich an ihre eigene Geschichte nicht erinnern. Weil sie keine Geschichte haben. Nur eine Abfolge immer gleicher Ereignisse. Seit Jahren schon, oder? Wann? Ich erinnere mich nicht mehr. Wann fing das eigentlich alles an? Tom beginnt zu zählen. 16. Er singt leise ein Lied, das er plötzlich erinnert. 5. Schwache Stimme. 14. Kaum hörbar. Eher ein vorsichtiges Hauchen. 13. Stimme eines Mannes, der nur singt, wenn er sich selbst beruhigen muss. Der gar nicht weiß, dass er eine Stimme hat, mit der er singen könnte. Der nur singt, wenn er plötzlich Angst bekommt, wenn er nicht weiter weiß. Nicht weiß, wie er herauskommt aus einer Situation, über die er vollständig den Überblick verloren hat. Geräusch von Meeresrauschen, dann stilles Surren auf einem endlosen Flur. Wieso spricht denn hier keiner? Wieso ist es denn hier so entsetzlich still? Hallo, hört mich jemand? Er schreit. Hallo, hört mich denn niemand? Hallo, hört mich denn niemand? Hallo, ist hier jemand? Aber nur sein Gesicht, suchend. Wirr. Kurz vor dem Moment, wo er realisiert, dass er hier nicht mehr rausfinden wird. 17, 21, 12, 22, 14, 19, 25, 3. Er schreit. Innerlich, in ihm schreit etwas, das nicht er ist. Er würde niemals wagen, einen Laut von sich zu geben. Die Leute würden ihn für irre halten. Oder die Polizei rufen. Er reißt sich zusammen, bleibt ruhig. In ihm schreit eine Stimme, die er nicht kennt. Er steht panisch wirr neben dem Fahrstuhl und wartet, dass zufällig jemand vorbeikommt. Sein Gehirn rechnet mögliche Zahlenkombinationen durch, erfolglos. Er hält sich an der Außentür des Fahrstuhls fest, sein Herz rast. Ruhig, ruhig. Das ist die Stelle, wo das Hotel zur Klinik wird. Aber er hat seine Medikamente nicht dabei. Dieses scheiß Thorazin, wo ist das jetzt? 17, 28, 19, 3, 4, 4, 4, 0, 5, 1, 7, 1, 7, 2, 2, 32. Dieses scheiß Thorazin, wo ist das jetzt? Wo bin ich hier? Wie komme ich hier wieder raus? Er durchsucht seine Taschen. Er findet ein Foto von einer Frau. Eine Frau in einem Einkaufszentrum? In einer Flughafenhalle? Wo? Wo könnte das sein? Anhaltspunkte? Anhaltspunkte? Sie steht an einer Kasse. Tokio? New York? London? Berlin? Taipei? Melbourne? Madrid? Die Produkte in den Regalen hinter ihr geben keinen Aufschluss darüber, wo sie sich aufhalten könnte. Eine Frau. Eine irgendwie sehr normale, durchschnittliche Frau. Schwarzes Haar, ebenes Gesicht. Etwas verhetzt, etwas traurig, etwas, ja, traurig, müde, einsam. Keine besonderen Kennzeichen. Wer ist diese Frau? Wo ist diese Frau? 17. 16. 17. 15. 16. 15. 14. 14. 13. 13 12. 12. 11. 11. Er singt. Julia, when the leaves turn from green to brown and autumn shades come tumbling down. Julia, when the leaves turn from green to brown and autumn shades come tumbling down to leave a carpet on the ground, will we be there? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I'm freezing, snow lies everywhere. my darling, will we still be here? Will we still be there? Hightech überall. Überall Monitore. Monitore, die man nicht mehr abschalten kann. Ansagen. Zahlen, zahlen, zahlen. Weiter, schnell. Schnell weiter. Nicht verpassen. Anrufen, verkaufen, halten. Weiter. Den Koffer noch schnell vom Räubern ziehen. Der Fahrstuhl rast vorbei. Kaum ein Laut, nichts. Hier wird ja jeder Sound immer so abgefedert, dass man gar nicht mehr merkt, dass man überhaupt am Leben ist. Nichts ist spürbar. Nichts ist hörbar. Aber in meinem Gehirn explodiert es wie ein Flugzeugabsturz. Ich stürze. Ich stürze ab. Notruf, Achtung! Ich kann nicht mehr. Ich bin defekt. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich empfange kein Signal mehr aus dem Terminal. Keiner hilft mir. Keiner lohnt mich zur Landebahn. Wohin? Wohin? Kein Signal. Ich begreife nichts. Wie funktioniert denn das alles hier eigentlich? Ich werde mich jetzt vorübergehend abschalten. Ich versuche einen Neustart-Tower. Mayday, hallo? 7, 11, 14, 12, 70, 3, 24, 12. Hört mich hier jemand? Mein Gehirn rechnet. Rechnet? Es spielt alle Zahlenkombinationen durch. Noch 10 Sekunden bis zum Aufschlag. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0. Cut. Cut. Schnitt auf eine verschwitzte junge Frau, schwarzes Haar, unscheinbar keine besonderen Kennzeichen. Ihr erster Arbeitstag als Halbtagskraft in der Flughafen-Lounge in, sagen wir, London, Seattle. Rom. Sydney, Madrid. New York. Hamburg, Berlin, Tokio. New Mexico, Atlanta. Rom. Hatten wir schon Rom. Ihr erster Tag in dieser Filiale. Angst in ihrem Gesicht. Wachsende Angst. Sie ist Springerin, sogenannte Stand-by-Kraft. Gegen 22 Uhr bekommt sie über E-Mail ihren Dienstplan mitgeteilt und wird an unterschiedliche Orte der Welt geflogen, falls irgendwo irgendwer ausfällt. You're against me now. But now it is, boy. Whole world. God Almighty. Does that deserve it? If you just stick with me. I got a plan. Believe me, boys, we can fix this thing. And I can get my wife back and we can get out of here. Die immer gleiche Supermarktkette mit integriertem Prêt-à-manger Fastfood-Stand der gehobenen Klasse, fast immer an derselben Stelle der unterschiedlichen Flughäfen positioniert. Gleiches Design, gleiche Produktlinie, gleiche Anforderungen an das Personal. Nachts um eins beginnt sie ihren Dienst. Die Kasse wird ihr von einer Mitarbeiterin übergeben. Bislang ist es erst zweimal in ihrer ganzen Laufbahn passiert, dass sie dieselbe Mitarbeiterin in einem Laden wieder getroffen hat. Einmal in Seattle, einmal in Madrid. Es war Amy aus Ohio. Und sie haben gemeinsam noch einen schnellen Kaffee zusammengetrunken und ein bisschen geplaudert und sich gewundert, dass sich ihr Leben so wenig voneinander unterscheidet. Und das, obwohl sie beide in zwei völlig anderen Teilen der Welt leben. Beide mochten sie die Golden Girls besonders gerne, redeten über ihre Lieblingsepisoden, über Sex in the City, das sie beide irgendwie witzig, aber ein bisschen zu sexuell fanden. Al Bundy fanden beide etwas zu drastisch. Aber Emergency Room, das war ihre Welt. George Clooney. Und da lachten sie beide und schauten sich an. Und jede wusste genau, was die andere jetzt dachte. Und beide wiederholten noch einmal den Namen. George Clooney. Und George Clooney. Und irgendwie war klar, dieser Mann, der hatte nicht nur ein schönes Gesicht, da wäre unter dem Krankenhauskittel sicher einiges zu finden, wofür es sich mal lohnen würde, einen kleinen Unfall vorzutäuschen. Nicht in Gedanken verfallen jetzt. Danke. Die Schlange wird immer länger. Wie geht denn das? Hier ist doch noch nie etwas passiert. Ist doch alles immer so perfekt. Und sie ist doch wirklich nur dazu da, diesen scheiß Infrarotscanner ans Etikett zu halten und am Ende auf Summe zu drücken, das Geld entgegenzunehmen und in die Kasse zu legen. Das Wechselgeld fällt von selbst aus dem Automaten neben der Kasse in eine kleine Schale, aus der der Kunde es dann selbst entnehmen kann, während sie schon die nächsten Sandwiches und Sushi-Päckchen durch den Scanner ziehen kann. Fuck, verdammte Scheiße, Mann. Und die Typen warten ja auch nicht gerade charmant in ihrer Eile und fangen an rumzupöbeln. Wir hören Joys Stimme. Muss man da nicht eine Zahlenkombination eingeben, um das per Hand einzutippen? 12,58,3, 12,58,4 oder 59,4, wie war das nochmal? Oh je. Sie wählt die Nummer für Notfälle. 17,16,4,28,00,3. Ein Tonband irgendwo am anderen Ende der Welt. New York wahrscheinlich. Washington, Detroit oder Kopenhagen. Sie hat gehört, die Headquarters seien aus finanziellen Gründen von New York oder Atlanta nach Kopenhagen verlegt worden. Oder Helsinki. Oder irgendwo. Auf jeden Fall da im Norden Europas. Da ist jetzt dieses Tonband und keiner geht ran. Welche Sprache soll ich jetzt sprechen? Finnisch etwa? Nein, sie wartet das Tonsignal ab, dann hinterlässt sie eine Nachricht. Joys Stimme. Der Infrarotleser ist außer Betrieb. Die Infrared Reading Machine, the machine to read the ciphers, the numbers, the code with the code reading machine. Hello? It doesn't work anymore and I'm the only one in the shop. And I can't leave the building to ask my colleague next door. Hallo? Ich bin hier ganz allein und hier sind nur diese Geschäftsmänner. Die bringen mich gleich um. Ich brauch mal Hilfe. Wie macht man das manuell ohne den Laser? Wie geht das? Und in diesem Moment denkt sie, Laser? Phaser? Leutnant Uhura von Raumschiff Enterprise. Völlig allein auf dem Schiff auf der Kommandobrücke. Ihr Mann, irgendwo auf einem anderen Planeten, versucht unter größten Schwierigkeiten die Zahlenkombination zu finden, um sich wieder ins heimische Universum zurückbeamen zu lassen. Call me here in fuck, wait, Seattle. I think by the number here is, wie war denn jetzt die Nummer hier? Wo bin ich eigentlich? Welche Stadt? Ein Blick aus dem Laden. Aber nichts in ihrer Reichweite ruft irgendeine Erinnerung hervor. Überall Monitore mit CNN und Börsendaten, die eilig unten durchs Bild laufen, während die Reisenden eilig ihre Rollkoffer Richtung Boarding Gate ziehen. Bilder von Abstürzen, Kriegen, Krisenregionen, NATO-Bombern, Diktatoren, Ölkonzernen, Kampfhubschraubern, glückliche Geschäftsmänner, die per Handy ihre kleine süße Tochter am anderen Ende der Welt zu Bett bringen, ein Selbstmordattentat auf ein Kinderheim in Tel Aviv, Vergeltungsschläge, Amtssitze werden bombardiert, eine glückliche Familie beim Frühstück, wissend um die sicher steigende Rendite ihrer Aktienfonds, die ahnen noch nichts von den Abstürzen, die ihnen bevorstehen, die sitzen noch beieinander und lachen und gegenüber Starbucks, McDonald's, Pizza Hut, ein Hugo Boss Laden, Versace, Body Shop, Paul Smith. Wo bin ich? Eine Nummer neben der Kasse. You are at cashier desk 908 at location 00708 PQ12. Hello, listen, call me 908-00708-PQ12 and please hurry up, ich bin hier ganz allein und ich weiß die Zahlenkombination nicht mehr, um weiterzumachen. Niemand außer mir im Laden, 12 panisch hektische Geschäftsmänner, alle in gleichen Anzügen auf Transit. Keine Sekunde Zeit, weiter, schnell, schnell, weiter! Und sie versucht, dieses Ding, dieses Scheißding zu reparieren, hat aber keine Ahnung. Überhaupt keine. Weiß überhaupt nicht, wie das Ding überhaupt funktioniert. Was soll man da machen, wenn das plötzlich nichts mehr einliest? Die einzige Frau hier im Supermarkt, in ihrem beschissenen, hässlichen, rot karierten Kittel, auf den ihr Vorname Joy gestickt ist. Es ist 3:30 Uhr nachts. Die Männer in der Schlange werden unruhig. Joy, panisch, hektisch, schlägt das Infrarot-Einlesegerät mehrfach gegen die Kasse, versucht erneut, die Codes einzulesen, hält die Tränen der Wut zurück. Geh endlich, bitte, bitte. Mach schon. Na los. Sie fängt an, in der Schublade nach den Unterlagen zu suchen, die Bedienungsanleitung. Aber da ist nichts. Da ist überhaupt nichts. ein paar Zettel. Stornierte Rechnung. Dann findet sie ein Foto, das einen Mann zeigt im Anzug, der irgendwo auf einem endlos langen Flur steht, vor einer Tür, mit der Zahlenkombination 7, 1, 7, 2, 4. Er hält ein ausgeklapptes Nokia-Handy an sein Ohr, wie in dem Film Matrix, und schaut verspielt in die Kamera wie ein Undercover-Agent. Tom. Oh je. Tom. Sie nimmt ihr Handy, wählt eine Nummer. Wir hören es klingeln. Zurück auf dem Flur. Irgendwo in einer anderen Stadt. Wo auch immer. Neben dem Fahrstuhl noch immer Tom. Er wartet. Er wartet. Er weint. Er hat sich in die Hose gepisst. Er hat sich mehrfach ins Gesicht geschlagen, um wieder zu sich zu kommen. Toms Stimme, während er sich ins Gesicht schlägt, wutverheult. Du weißt es doch, verdammte Scheiße! Reiß dich zusammen! Dieses scheiß Teilgehirn oder was? Dieser Drecksgehirn-Computer soll jetzt funktionieren! Los, mach endlich richtig! Leg los, Fucker! Ich lass dich sonst kaputt, ich schmeiß dich weg! Der Computer, der nicht funktioniert, kommt auf den Müll, kapiert? Dieses verdammte Handy. Ist das mein Handy? Ist das da mein Handy, was da klingelt? Verdammte Scheiße nochmal. Ist das mein Handy? Wo ist das denn jetzt? Wo? Woher kommt dieser verdammte Sound? Wo ist mein Zimmer? Und wie verdammt nochmal ist die Zahlenkombination für diesen Fahrstuhl? Und wieso ist hier keiner? Wieso ist hier alles tot? Da verstecken die sich alle oder liegen die alle tot in ihren Betten? Ich will hier raus! Das ist doch mein Handy. Das ist doch mein Handyton. Den habe ich mir doch damals von Napster runtergeladen, bevor das Ding auch pleite ging. Jetzt nur die Ruhe bewahren. Ruhig, ruhig bleiben. Bleib jetzt verdammt nochmal ruhig und versuch dich zu konzentrieren. Das ist mein Handy. Das liegt hier in einem dieser Zimmer. Ich muss nur dem Signal folgen und dann weiß ich wieder, wo ich wohne. Und da sind dann meine Unterlagen. Und dann weiß ich wieder, wo ich hin muss. Und wenn ich noch alles anrufen und anmelden muss. Und wie ich die richtigen Informationen kriege für das Meeting morgen. Verdammte Scheiße, ich habe doch überhaupt keine Ahnung mehr, wie diese Firma heißt, die wir da jetzt übernehmen sollen. Wer wollte denn nochmal mit wem fusionieren? Wie viele Anteile sollten wir davon kaufen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht mehr! Ich bin vorübergehend nicht zu erreichen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich rufe umgehend zurück. Hi, this is Tom. I'm not at my desk right now. Please leave a message and I get back to you as soon as possible. Wo bist du? Wo bist du? Ich kann nicht mehr. Wie geht denn das hier? Wie? Bitte ruf mich an. Bitte ruf mich mal an. Ruf mich bitte, bitte an. Wo bist du denn? Der Moment friert ein. Joy legt auf und wartet. Jetzt hört sie sich selbst. Ihre Stimme wie in einem Dokumentarfilm über sich selbst sprechen. Der Film zu ihrem Leben. Ja, es war alles irgendwie ziemlich undeutlich und schnell. Also wir waren wie Daten und rasten durch Informationsnetzwerke, ohne auch nur zu ahnen, wer oder wo wir wann waren. Ich kann mich an nichts erinnern. Eine schnelle Fotografie, sehr schnell belichtet. Mehrere Bilder überlagert, schnelle, sich bewegende Bilder, auf denen man nichts erkennt, außer vielleicht ein wildes, buntes Rauschen. Man ahnt, dass irgendwo wer steht oder liegt oder sitzt oder denkt, aber man erkennt nichts, alles verschwommen. Das ist die Erinnerung an mein Leben, ein Meer aus Zahlen. Joyce Stimme, Jahre später, in einem Apartment irgendwo an einem völlig anderen Ort. Nett eingerichtet in einem Leben, das schon so einiges überstanden. Jetzt endlich gemeinsam mit Tom an einem Ort. Beide zur Ruhe gekommen, so sieht sie sich, während sie die folgenden Sätze leise vor sich hin spricht, wie zu einem Fernsehteam. Fernsehteams haben etwas sehr Beruhigendes. Es hilft immer, mir vorzustellen, all das hier sei nur die Episode in einer Fernsehserie. Denn Fernsehserien gehen gut aus. Immer. Vor allem werden im Fernsehen alle Fragen beantwortet und alle Probleme gelöst. Die Bösen sterben und die Guten kommen irgendwie doch noch zusammen. Und das kann man ja für das verdammte echte Leben oder wie man diesen Scheiß jetzt mal nennen soll, wo nichts sagen. Da bleiben ja wohl leider alle Fragen offen. Die Charaktere wechseln ständig, man verliert vollends den Überblick über die Handlung. Keine der Figuren hat ein erkennbares, nachvollziehbares Motiv. Man hat das Gefühl, man schaut sich gegenseitig beim Verrücktwerden zu. Man kapiert ja gar nichts. Und nein, Menschen finden eben nicht immer wieder zueinander. Die trennen sich, noch bevor sie sich überhaupt begegnet sind. Und ihr Leben erzählt ihnen 50.000 unterschiedliche Geschichten, die sie alle nicht verstehen und in deren Handlung sie nie richtig einsteigen. Es geht ja im Leben darum, die Komplikationen möglichst gering zu halten und einfach mal eine Weile zu funktionieren, ohne gleich alle und alles in den Wahnsinn zu stürzen. Das wäre doch ein Ziel. I want to walk in the open wind. I want to talk like lovers do. Want to dive in the ocean. Is it raining with you? Talk to me like lovers do. Walk with me like lovers do. Joyce' Stimme jetzt in der Fernsehserie Joyce World, das Leben einer ganz normalen Frau. Joyce World, a world of joy. The story of an average girl in a not-so-average situation. And here is Joy. Wie wir uns kennengelernt hatten? Terminal 4, Transit, kurz vor der Passkontrolle. Beide völlig verhetzt. Ein kaum wahrnehmbarer Moment. Eine rasende, unscharfe Kamerafahrt. Überwachungskamerafahrt. Bei der Sicherheitskontrolle, ich musste rennen, ich war zu spät und keiner wollte mich vorbeilassen. Also drängelte ich mich vor, ich stellte mich genau vor ihn. Und er wollte mich wieder zur Seite drängeln. Währenddessen verschwommen Zahlenreihen, Airport-Durchsagen in den unterschiedlichsten Sprachen. Ein ortloser Ort, Zahlen, Röntgengeräte, Krankenhaus, Airport. Geschäftsmänner in Lounges, völlig übermüdet, völlig leer. Sie denken, I feel empty. Und dann ein wirrer, verwirrter Stimmenchor. I feel so empty, I'm so fucking empty. I don't know who I am. Wenn ich ankomme, stürze ich ins Bett und ich weiß nicht, wo ich bin. Wenn ich ankomme, schaue ich auf das Ticket für den nächsten Tag. Ich checke meine E-Mails, ich lese meine SMS. Ich weiß nicht, wo ich bin. In der Luft, am Boden, lande ich gerade, hebe ich gerade ab. Irgendetwas Totes liegt hier neben mir und ich glaube, ja, ich glaube, das bin ich selbst. Szene 17, Airport. Terminal D, Nacht. Sorry bitte, ich muss meinen Flieger kriegen, bitte. Ja, sorry, ich auch. Ich verliere meinen Job. Ich meine auch. Und mit mir 300.000 andere Menschen auch, wenn ich nicht rechtzeitig zu meinem Meeting komme. Also bitte, ja? Ich brauche aber das Geld dringender als Sie. Sorry, und jetzt hau ab, du Idiot. Aber er wollte mich nicht durchlassen. Denn er hatte es genauso eilig. Wir hätten uns beinahe geprügelt. Man wird so aggressiv auf Flughäfen. Die Leute werden so aggressiv, wenn sie keine Zeit haben, wenn sie ihre Termine verpassen. So hilflos. Wenn man wie so ein eingesperrtes Tier vor einer Absperrung festgehalten wird und irgend so ein Typ vor einem stundenlang in seinen Taschen rumkramt und immer wieder zurückgerufen wird und wieder durchgescheckt wird, weil er immer wieder irgendein Geldstück oder einen Schlüssel oder sein Handy in der Hosentasche hat. Das sind die Momente, in denen man ernsthaft in Erwägung zieht, durchzudrehen, alles kaputt zu schießen, in Brand zu setzen, wegzubomben. Einfach, weil der Druck so groß wird, so unerträglich wie eine Folter, gegen die man sich wehren will. Ich schlug Tom mitten ins Gesicht. Er stürzte zu Boden, rappelte sich auf und schlug zurück. Wir bluteten, beide. Dann wurden wir von den Sicherheitsbeamten abgeführt, unsere Personalien wurden aufgenommen, unsere Taschen durchsucht. Wer sind diese Psychos? Die lassen wir mal lieber hier. Die setzten uns in einen Glaskubus. 2 Stunden hielten die uns da fest. Die schauten da immer wieder rein. Wir wurden von Videokameras überwacht. Immer, Immer wenn wir miteinander redeten, klopfte einer von den Sicherheitsbeamten an die Tür und bohrte warnend seinen Finger in die Luft. Verdammte Scheiße, mein Anschlussflug. Jetzt kann ich mein Meeting vergessen, die Fusion, die Übernahme, den DAX. Den DAX können Sie jetzt vergessen. Der ist doch sowieso schon so weit unten. Naja, jetzt ist er richtig weit unten. Sie haben keine Ahnung, was Sie da gerade getan haben. Und alles nur, weil so eine blöde Kassiererin morgens nicht aus dem Bett gekommen ist. Da sterben Hunderte von Leuten, wenn so ein Meeting nicht zustande kommt. Ist Ihnen das eigentlich klar? Wissen Sie das eigentlich? Hunderte von Familienvätern arbeitslos. Massenweise Produktionsverlust, Kursverfall, Rezession, Inflation, keine Gewinne, keine Rendite. Die verhungern ja jetzt quasi alle. Und die Fonds, die brechen alle ein, die werden alle freigesetzt. And then what? Was sollen die denn alle machen, wenn die nichts zu tun haben? Die braucht doch keiner. Die will doch keiner haben. Die drücken doch nur auf die Bilanzen. Diese ganzen beschissenen Angestellten. Uns trennt nur eine sehr dünne Schicht vor dem totalen Zusammenbruch, vor dem Totalausfall des Systems. Ich habe ja schon einiges über die sogenannten echten Menschen da draußen gehört. Aber sie haben ja echt keine Ahnung. Das ist ja grauenhaft. Sie sind sehr sexy, wenn Sie sich so aufregen, wissen Sie das? Und wenn Sie so böse gucken, erinnern Sie mich ein bisschen an George Clooney. Und ich wünschte mir Tom im weißen Kittel, der eilig den Flur entlang stürzt. Immer die richtigen Instrumente im Koffer. Immer bereit, mir jeden Schmerz zu nehmen. Alles Übel zu diagnostizieren und es zu entfernen. Herauszuschneiden aus meinem Körper und nur das Gute in mir zu lassen. Und immer, wenn ich Hilfe brauchte, war er da und stürzte mir entgegen. Und er wusste auf alles eine Antwort und er nahm sich Zeit und er hörte mir zu. Und ich ging auf ihn zu und küsste ihn. Er war so erregt. Wir hatten sofort Sex in diesem Glaskubus mit all den Videokameras. Das war mir egal. Aber ehrlich gesagt, er war so in Rage. Er konnte wirklich verdammt gut ficken. Das passierte später nicht mehr so oft. Wir sehen Joy und Tom in dem Glaskubus, wie sie Sex haben. Und ein dicker, fetter Sicherheitsbeamter mit verschmierten Haaren schaut sich das Ganze auf dem Monitor an. Während andere Mitarbeiter des Ground Staff und eilige Reisende am Glaskubus vorüberziehen und einen flüchtigen Blick ins Innere des Kubus werfen und sich nicht sicher sind, ob es sich hier um einen Promotion-Gag irgendeines Start-up-Unternehmens handelt oder ob hier einfach nur ein Film gedreht wird oder eine Sendung über Sex im öffentlichen Raum. Das ist doch nur der Nachtrieb für diese Doku-Soap Joy's World, The World of Joy. Das hat doch so niemals stattgefunden. Das hat doch alles sowieso überhaupt nicht stattgefunden. Das wurde doch später einfach nachgedreht, weil sie da irgendwas in der Richtung erwähnt hatte und da haben die das nachgedreht. Unsinn, das ist alles wahr, das habe ich ja alles selbst erlebt. Sagt das jetzt Joy? Oder die Frau, die später Joy spielen wird in dem Film? In der Serie. Wie erfolgreich war denn die Serie? Nicht sehr erfolgreich. Die wurde dann sehr bald eingestellt. Unsinn. Die Serie war der absolute Hit. Joy's World, A World of Joy. Da gab es über 800 Folgen. Die haben ja praktisch mein ganzes Leben noch mal nachgefilmt. Das war irre. Das war einfach toll. Und die Frau, die mich gespielt hat, hat das ziemlich überzeugend rübergebracht. Die hat mein Leben sehr viel besser gespielt als ich. Die war eine bessere Joy als ich. Cut. Zurück zu der Gruppe immer ungehaltener werdender Businessmänner in Boss und Yves Saint Laurent Nadelstreifen mit Sushi-Paketen und kleinen sogenannten Manager-Salaten und Fitness-Total-Drinks in der Hand, die ihre Anschlussflüge kriegen wollen und diese inkompetente, verschwitzte Frau mit dem Namen Joy auf der karierten Uniform hassen. Mit der sie im Traum nicht ins Bett gehen würden. Nicht mal, wenn sie absolut sicher gehen könnten, dass nicht mal mehr der Pornokanal in ihrem Welcome-Home-Apartments laufen würde. Cut. Einstellung 17D-1, Electronic City, nachts. Joyce Stimme, elektronisch verzerrt am Telefon. Tom, bitte ruf mich zurück, bitte. Sorry, du bist sicher in einem Meeting, aber ich kann nicht mehr. Ich muss mal reden, mit irgendjemandem reden. Hier ist niemand. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Cut. Gut, okay, wir machen gleich weiter. 3 Minuten Pause für alle und dann drehen wir bitte sofort im Anschluss Einstellung 17D-2, Electronic City nachts. Handy klingeln auf einem Gang. Man hört, wie ein Mann panisch hin und her rennt, in alle Richtungen, auf das Klingeln zu und wieder weg. Er sucht, aber er findet es nicht. Cut. 17D-3B, Electronic City, nachts. Ja, Ton bitte. Und? Joyce Stimme. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Sie singt ängstlich, atemlos, Take Me To Your Heart, Why Don't You Take Me To Your Heart? Ein Eurythmics-Song aus dem Album In The Garden. Das erste Album, das Joy sich als Teenager damals in Houston oder Brighton oder Bonn oder wo das war, kaufte. Annie Lennox noch vor ihrem Welterfolg. Die Eurythmics erfolglos und unbekannt, aber schon damals eisig. Diese eiskalte Stimme. Man singt mit und friert langsam ein. Reine Elektronik, vermischt mit Schneefall. Joys Stimme leise, kalt, verloren. Niemand kennt dieses Lied, niemand weiß, was sie da singt. Niemand kann mitsingen. Sie wartet. Es klingelt. Keine Antwort. Sie schaut sich um und was sie sieht, ist nicht sehr schön. Eine Reihe tobender Männer in Anzügen. Sie singt, So we are living in desperate times. Oh, such an unfortunate time. I can't relate to you. I just can't find a place to be near you. Und sie denkt an ihren Mann Tom am anderen Ende des Globus. Irgendwo. Sie hat vergessen, in welcher Stadt. Und vor allem mit welcher Fluggesellschaft er wann wieder zurückfliegen wird. Und ob sie es geschafft hat, ihren Dienstplan so auszurichten, dass sie an einem der Flughäfen Nachtdienst haben wird, an denen er auf seiner Rückreise bzw. Weiterreise, Durchreise vorbeikommen wird. Time after time, I try to contact you. Time after time, I try to talk to you, but you don't take me to your heart. Tom, kannst du mich bitte... Und wir sehen, wie ihr Mann irgendwo in Seattle, Atlanta, London, New York auf einem in beruhigenden Farben ausgestatteten Apartmentblock panisch in Richtung eines Handyklingeltons rennt. Er rennt. Er hält sich den Kopf. Er schlägt den Kopf gegen die Mauer, wütend. Er würde gerne schreien. Aber das traut er sich nicht. Er hat Angst, dass er eingeliefert wird. Dass irgendjemand die Polizei ruft und die ihn mitnehmen. Und er hat keinen Pass dabei. Und er kann sich nicht ausweisen. Er weiß nicht einmal, wo er ist und welche Nummer sein Apartment hat. Aber er hört das Klingelzeichen seines Handys. Aber natürlich haben 3 Millionen andere Männer genau den gleichen Handy-Klingelton. Wie soll er wissen, dass dies wirklich sein Handy ist, das da irgendwo neben seinem Koffer, den er noch nicht einmal ausgepackt hat, klingelt? Wie soll er überhaupt irgendetwas genau wissen? Ich weiß nichts mehr. Ich renne, ich stürze, ich falle. Tom! Ruf mich an, bitte. Hilfe! Joy. Verdammte Scheiße, wo bist du? Ich liebe dich. Liebe? Ja, Liebe. Oder ich brauche dich. Zumindest wäre ich jetzt gerne bei dir. Viel lieber bei dir als hier. Ich kann nicht mehr. Liebe? Ja, so etwas in der Art. Oder vielleicht wäre es einfach sehr schön, jetzt neben dir einzuschlafen. Oder Fernsehen zu gucken. Nein, nicht Fernsehen, nein. Musik zu hören. Oder 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Und jetzt Zahlenkombinationen. Ein Meer aus Zahlenkombinationen. Toms Stimme mehrfach überlagert, immer wieder hektisch, schnell, bis er erschöpft zusammenbricht. Toms und auch Joys Stimme, die richtige Zahlenkombination suchen. Beide ertrinken in einem zunehmend verschwimmenden Hintergrund von Zahlenkombinationen. Mehrfach überlagerte Fotos aus unterschiedlichen Städten. Wartehallen. Krankenhäusern. Kurzzeitkliniken. Warenlagern. Shopping-Malls. Internetcafés. VIP-Lounges. Fernsehstudios. Ferienclubs. Überall auf der Welt. Nichts, absolut nichts Signifikantes. Ortlose Orte, in denen die Zeit zusammenfriert in Hundertstel von Sekunden. Verhetzte Reisende vor den Absperrungen der Sicherheitskontrollen. Wer gelangt zuerst über die Zielgerade? Gleiche Anzüge, gleiche Koffer. Ein Rollband mit den immer gleichen Koffern. Rasende Geschäftsmänner auf dem Weg zu ihrem Anschlussflug. Zusammengebrochene Geschäftsmänner in Singapur und Hongkong warten auf ihre Weiterreise und nutzen jede Chance, um kurz mal durchzuatmen. Beatmungsgeräte, Flugzeugabstürze, Krankenwagen, Autorennen, Flugzeugshows, Kampfathleten, Fotofinishes. Der erste Platz erzielte einen Vorsprung von 1/100 vor dem zweiten Platz, der einen Vorsprung von 0.5 Sekunden vor dem dritten Platz erzielte. Joy und Tom beide erschöpft, beide einsam. Laufen und laufen, rennen rasen, stürzen, nehmen Busse, Taxis, Bahnen, Züge, Schiffe, Hubschrauber, Flugzeuge und versuchen, ihre Figur zusammenzuhalten, eine Linie durch die Handlung ihres Lebens zu finden, echt zu wirken, sie selbst zu sein, die richtigen Informationen aufzuschnappen und weiterzuleiten, allen Anweisungen korrekt zu folgen, glaubwürdig, authentisch, flexibel, effektiv. Plötzlich Stille. Plötzlich Stillstand. Für einen Augenblick alles still. Der Zahlenrausch bricht ab. Am übernächsten Dienstag bin ich für 7 Stunden in Amsterdam. Terminal 4 gleich beim Gate 65. Ich habe nachgeschaut. Du kommst da an dem Abend aus Madrid und fliegst dann weiter nach Toronto. Wenn du vielleicht deinen Flug nicht über Brüssel, sondern über Amsterdam nehmen könntest und einfach einen etwas späteren Anschlussflug nehmen könntest, dann könnte ich meine Schicht so einrichten, dass ich genau zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr meine Pause lege. Und da könnten wir dann gemeinsam in der KLM-Lounge zusammen endlich mal wieder live miteinander reden. Ich würde so gern mal wieder einfach nur einen Moment meinen Kopf an deine Schulter legen. Dich festhalten. Dich küssen. Wir könnten kurz aufs Herrenklo gehen. Oder da in Terminal 4 ist auch dieser Prayer Room. Da ist nie jemand. Da könnten wir dann vielleicht mal kurz... Ich liebe dich. Das L-Wort? Du machst mir Angst. Ich vermisse dich. Wir schaffen das schon. Ja, wir schaffen das. Tom betritt das Gebäude, in dem er seit etwa 2 Wochen wohnt. Zu oft den Ort gewechselt. In der letzten Zeit völlig die Orientierung verloren. Horror, Hektik, Großstadt, Banken, Börse, Geldströme fließen, Testosteron fließt. 7, 14, 25 oder 7, 14, 26. Er kann sich nicht mehr erinnern. Schnitt auf eine verschwitzte junge Frau, schwarzes Haar, unscheinbar keine besonderen Kennzeichen. Der Infrarotlaser ist außer Betrieb. Hallo? It doesn't work anymore. Dieses verdammte Handy. Ist das mein Handy? Tom, Tom, kannst du mich bitte zurückrufen? Bitte? Joy und Tom, beide erschöpft, beide einsam. Laufen und laufen, rennen, rasen, stürzen, nehmen Busse, Taxis, Bahnen. She takes him in her arms. And then, lying at full length, she kisses his face and lips and clasps him tightly to her. Then, straining body to body, mouth to mouth, she at once gives up her spirit and of sorrow for her lover, dies thus at his side. Electronic City, Hörspiel von Falk Richter. Die Rollen und ihre Darsteller: Tom, Milan Peschel, Joy, Katrin Angerer, Mann 1, Burkhard Klausner, Mann 2, Konstantin Graudus, Frau 1, Marion Martinsen, Frau 2, Susanne Wolf, Stimme, Sabine Urban, Musik, Hans Platzgummer, Ton und Technik, Klaus Schumann und Uschi Berlin, Regieassistenz, Wolfgang Sesko, Regie Ulrich Lampen. Eine Produktion von Radio Bremen mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg aus dem Jahr 2004. Redaktion Holger Rink.